Kundgabe 764. Empfangen am 29.01.1939. Abendmahl. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Das Geleitwort deines Lebens soll sein, in allen Dingen dem Herrn zu dienen, will immer ich bemüht sein. Und sein Segen wird dich begleiten auf allen deinen Wegen. Vernimm, was dir der Vater zugedacht hat. Das allerheiligste Sakrament des Altars ist ein von Gott eingesetztes, doch muss der Sinn auch weise verstanden werden. Nun umgibt dich eine Schutzwand geistiger Freunde, die alles Falsche und Irrige von dir fernhalten. Gilt es doch durch dich, den Menschen Klarheit zu geben in einer Frage, die sehr oft zur Streitfrage geworden ist. In das rechte Denken der Menschen hat sich mit der Zeit eine ganz falsche Ansicht eingeschlichen, die wiederum Anlass gab zu Konflikten und getrennten Meinungen. Ohne die Zustimmung des göttlichen Herrn und Heilands zuvor erbeten zu haben, ist eine Verfügung erlassen worden, die im Widerspruch steht zur göttlichen Lehre. Die lebendige Darstellung des heiligen Abendmahles ist allemal die Aufnahme des Wortes Gottes mit dem Herzen. Wer mein Fleisch isst, das heißt, wer mein Wort in sich aufnimmt mit hungrigem Herzen und mein Blut trinkt, das heißt, mit meinem Wort die Wahrheit aufnimmt und gänzlich in der Wahrheit nach meinem Wort lebt, der nimmt mich auf. In diesem Sinn sind meine Worte zu verstehen. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. So wie der Mensch zum leiblichen Wohle des Brotes benötigt, so ist das reine Wort Gottes nötig zur Erhaltung des ewigen Lebens. Und wie der Wein Kraft gibt dem Schwachen, so soll die Wahrheit aus Gott die Seele stärken, so sie diese in sich aufnimmt. Und wenn von einer Verwandlung des Brotes und des Weines in mein Fleisch und Blut gesprochen wird, so ist dies rechtlich zu verstehen, dass mein Wort gleichsam mich selbst dem Menschen nahebringt, so es befolget, das heißt, gegessen und getrunken wird, und dass so nach der Mensch mit meinem Wort mich selbst in sich aufnimmt, denn mein Wort lehret Liebe, und die Liebe bin ich selbst. Wer mich liebt, nimmt mich ganz und gar in seinem Herzen auf und wird so nach an meinem Tisch gesättigt werden mit meinem Brot und meinem Wein, mit dem Wort der Wahrheit und des Lebens. Es ist der Sinn wohl richtig verstanden worden, doch wollte man zeremoniell den Eindruck meiner Worte vertiefen und legte nun aber der Zeremonie die größere Bedeutung bei, sodass, wer diese nicht erfüllt, alles Segens verlustigt erklärt wurde. Und so war zunächst das Äußere erhalten, doch der tiefe Sinn ging verloren. Das Abendmahl ward immer mehr zur Form. Es fand das Wort, die göttliche Wahrheit, nicht mehr Eingang in den Herzen. Dagegen wurde die Form gewahrt bis heutigen Tages, und es glaubt der Mensch, vollauf seiner Pflicht genügt zu haben, so er gläubig zum Altar des Herrn geht. Wie aber kann ich in einem Menschen Wohnung nehmen, der nicht zuvor zur Liebe sich gewandelt hat, der nicht mein Wort befolgt und meine Gebote hält? Wer danach trachtet, mich leiblich und geistig aufzunehmen und im Herzen zu tragen, muss mein Brot essen und mein Wein trinken. Er muss das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt, begehren als Speise, und er muss trinken den Wein, die lebendige Wahrheit, die zufließt dem danach Dürstenden. Dann erst isst er mein Fleisch und trinkt mein Blut und wird leben in Ewigkeit, denn er ist dann in mir und ich bin in ihm. So nur und nicht anders ist das Abendmahl zu verstehen, das ich eingesetzt habe mit jenen Worten, dass ihr Menschen euch aber nach eigenem Gutdünken ausgelegt habt und ihr den tiefen Sinn meiner Worte nicht erkanntet. Je eifriger ihr nur die Form zu erfüllen trachtet, Und je mehr ihr nur rein äußerlich mein Brot und meinen Wein empfanget, desto weniger werde ich selbst zugegen sein. Und ihr werdet sonach nicht mich selbst empfangen, sondern nur in eurer Vorstellung mir nahe sein. Denn ich bin nur dort, wo tiefste Liebe zu mir sich äußert, durch Erfüllung meiner Gebote und Leben nach meinem Wort. Denn der isset mein Fleisch und trinkt mein Blut. Wer meinen Willen erfüllt und mir dienet, wer sich zu mir bekennet vor aller Welt, der wird wahrlich mein Jünger sein, mit dem ich das Abendmahl nehmen will und den ich sättigen will, dem ich geben will sein Anteil. Er wird gespeiset werden von mir und empfangen das Brot des Himmels bis in alle Ewigkeit. Amen.